Und das war's, so wurden wir zu Superstars. Irgendwie waren wir schon daneben, doch mit schlechtem Mund ist nicht gut leben. Ist er erstmal ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Hey, hey, hey, so war's. Hey, hey, so ist es. Ist jetzt was ja ganz toll. Doch wir haben die Schnauze noch nicht voll. Plötzlich sind wir wieder da. Also tschüss.